Zum Tag der Sonne widmete die Familie von Chinesen Zhang Weifa, der mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Beziehung stand, dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Den Blumenkorb übergab Zhang Jin-chan, Sohn von Zhang Weifa, am 13. April einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter.